Thank you, Pastor Gabriel. Danke, Pastor Gabriel. Ist dieser Mann nicht wunderbar? Amen. Er ist ein erstaunlicher Pastor und Lehrer von Gottes Wort. Wenn er lehrt, ja, ihr könnt eure Wertschätzung zeigen. Gabriel, ich hoffe, du hörst zu. Wenn er lehrt, merkt man, dass er definitiv die Gabe des Lehrens hat, stimmt's? Wir sind so reich beschenkt in der Gemeinde Christi. Gott schenkt uns Gaben. Die Bibel sagt, als Jesus in den Himmel auffuhr, hinterließ er den Menschen Gaben. Und die Gaben, von denen in diesem Teil der Bibel, bei der Auffahrt von Jesus in den Himmel gesprochen wird, sind Männer und Frauen. Was gab er der Gemeinde? Zunächst einmal Pastoren, Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Es kann also jeder lehren. Jeder in der Gemeinde Christi kann lehren, aber nicht jeder ist zum Lehrer berufen. Wenn dieser Mann hier lehrt, könnt ihr euch auf Erläuterungen aus dem Griechischen und Hebräischen gefasst machen. Ein Lehrer liebt es, Gottes Wort bis ins Detail zu zerlegen. Vielleicht wurde er dazu berufen, ein Lehrer in der Gemeinde Christi zu sein, aber zunächst lehrte er in der Schule, richtig? Er hatte einen Job in der Schule, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Dann holte ich ihn zu uns, weil ich die Gabe Gottes in ihm sah. Und wenn ihr auf der Suche nach eurer Gabe seid, stellt ihr normalerweise fest, dass ihr eine Leidenschaft, ein Verlangen nach einer bestimmten Arbeit, einer bestimmten Aufgabe habt. Manche Menschen haben eine Leidenschaft für technische Dinge. Sie sind begeistert von Robotertechnik und solchen Dingen. Wenn das auf euer Kind zutrifft, fördert es in dieser Richtung. Nicht unbedingt jetzt, aber zur richtigen Zeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht wichtig, dass sich euer Kind akademisch für eine bestimmte Schule qualifiziert. Betet darüber. Gott weiß, welche Freunde sie wo haben und unter welchem Einfluss sie stehen werden. Es ist wichtiger, dass eure Kinder an einem Ort sind, an dem sie einen gottgefälligen Charakter entwickeln. Denn die Teenager-Jahre sind ganz entscheidend. Wenn sie schlechten Umgang haben und üble Gewohnheiten annehmen, werden diese sie einige Zeit begleiten. Das ist wichtig zu bedenken. Gott kennt die Zukunft, deshalb macht euch nicht so viele Sorgen über Schulen und dergleichen. Lasst euch nicht vom Weltsystem vereinnahmen. Du gehst in diese Schule, deshalb musst du klug sein. Nein, das Wort klug gilt nicht nur in akademischer Hinsicht, sondern in jedem Bereich eures Lebens. Die Bibel nennt das Weisheit. Im Buch der Sprüche in der Bibel gibt es einen Vers, der lautet: Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Im Hebräischen heißt es also: Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. Das Wort Pe hier wird für den Mund benutzt. Erzieht ein Kind gemäß seiner Natur, gemäß seiner Neigung. Mit anderen Worten, jedes Kind hat sein eigenes Temperament. Es hat Neigungen und Leidenschaften. Wenn euer Kind gerne Dinge baut, fördert es darin. Sag nicht zu ihm: Ich will, dass du Arzt wirst oder ich will, dass du Anwalt wirst. Das wäre nicht gut. Findet heraus, was für eine Persönlichkeit euer Kind hat und baut darauf auf. Jedes Kind ist anders. Deshalb erzieht jedes Kind entsprechend seinem Temperament und seinen Neigungen. Und es wird nicht davon weichen, wenn es alt wird, stimmt's? Okay, preis den Herrn. Ich hatte es auf dem Herzen, zu den Eltern zu sprechen. Das ist ein bisschen Hauswirtschaft, wie wir das nennen. Amen. Ich wollte das sagen, bevor ich anfange zu predigen. Aber ich habe bereits angefangen, stimmt's? Macht euch keine Sorgen darum, welche Noten eure Kinder mit nach Hause bringen. Warum solltet ihr das Weltsystem bestimmen lassen, wie klug euer Kind ist? Eure Kinder könnten in manchen Bereichen klüger sein als andere, die wirklich gut sind. Aber das ist noch nicht raus, stimmt's? Das wird jetzt noch nicht benotet. Ihr bewertet das. Wenn euer Kind einen gottgefälligen Charakter entwickelt, lobt es dafür. Sagt ihm, was wirklich eine Rolle spielt. Ja. Menschen, die nicht klug sind, stehlen vielleicht eine Sache, nur einen Gegenstand. Aber wenn Menschen stehlen, die die Universität abgeschlossen haben, wenn die stehlen, stehlen sie viele Wassermelonen. Und sie können technisch, digital derart manipulieren, dass es erst viele Jahre später ans Licht kommt. Amen. Amen. Der Charakter ist wichtiger. Lehrt eure Kinder Eigenschaften wie Ehrlichkeit und Integrität. Vielleicht fragt ihr aber, wie hilft ihm das in seiner Zukunft? Wir wollen, dass es viel Geld verdient. Aber das ist euer Wunsch. Ich sage euch etwas. Das ist wie ein geistliches Gesetz im Reich Gottes. Wir müssen das tun, wofür wir eine Leidenschaft hegen. Und das bedeutet, dass Gott es uns ins Herz gelegt hat. Denn unter dem neuen Bund führt Gott euch auf der Grundlage eurer inneren Wünsche, eurer inneren Überzeugungen und Leidenschaften. Stimmt's? Und wenn ihr ihnen nachgebt und tut, was ihr liebt, wird das Geld folgen. Wenn ihr einen Job habt, den ihr nicht mögt, gebt ihn auf. Nicht, weil ihr eine schlechte Einstellung habt oder weil euer Chef euch tadelt. Wisst ihr, was ich meine? Nicht deshalb. Wenn ihr jedoch tut, was ihr liebt, selbst wenn es eine Zeit lang so aussieht, als würdet ihr nichts damit verdienen, wird das Geld folgen. Aber ihr solltet nie dem Geld folgen. Macht keinen Job nur, weil ihr glaubt, dass er euch reich machen wird. Vielleicht sitzt ihr zu Hause und bewundert ein paar Menschen auf YouTube, die euch raten, in dieses oder jenes zu investieren, wie sie es getan haben. Ihr folgt ihrem Beispiel und eure Familie gerät in finanzielle Schwierigkeiten, weil ihr das Haushaltsgeld dafür verwendet. Eure Frau hat schwer zu kämpfen, aber es kümmert euch nicht, weil ihr dabei seid, eine Menge Geld zu machen. Ich will euch sagen, verdient euer Geld auf solide Weise. Die Bibel sagt, eine fleißige Hand macht reich. Aber heutzutage wollen viele junge Menschen vor allem schnell reich werden. Lasst mich euch dies sagen. In der Bibel heißt es dazu, wer nach Reichtum jagt, ist ein habgieriger Mann. Und er weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Amen. Aber wenn euer Charakter von Ehrlichkeit, Integrität und Respekt geprägt ist, wird euch jemand sehen. Und damit meine ich keinen christlichen Chef. Seht euch die Bibel an. Der Pharao war kein christlicher Chef. Aber er sah, dass Gott mit Josef war. Und was immer Josef tat, ließ Gott gelingen. Josef saß nicht zu Hause herum und überlegte sich, wie er schnelles Geld machen und schnell reich werden konnte. Der und der war auch in meinem Alter, als er reich wurde. Lockte Josef sich ins Internet ein? Nein. Wisst ihr, was er tat, als der Herr alles gelingen ließ, was Josef anpackte? Er arbeitete draußen auf dem Feld. Er putzte das Haus. Er kümmerte sich um die schönen ägyptischen Pferde. Und alles, was er anpackte, wurde ein Erfolg. Die Pferde gediehen prächtig. Sie wurden freundlicher und waren nicht mehr so launisch. Auch der Garten florierte. Es gab Rekordernten und sogar Ernten in der Hungersnot, von denen wir wissen, dass es sie damals wirklich gab. Angesichts solcher Ergebnisse würde jeder weltliche Chef erkennen, dass diesem Mann etwas Besonderes anhaftet. Die Welt nennt das Charisma. Hier steckt das Wort Charis, Gnade, drin. Seht ihr das? Wenn jemand charismatisch ist, liegt also Gottes Gunst auf ihm. Amen. Ich glaube, das ist wichtig. Manchmal fällt mir, während ich über einen bestimmten Teil aus der Bibel predige und lehre, etwas ein, das ich euch unbedingt sagen will. Dann muss ich euch meine Gedanken mitteilen, statt nur über mein Bibelthema zu sprechen. Ist das für euch in Ordnung? Euer Pastor liebt euch. Alle Pastoren hier lieben euch. Wir wollen, dass es euch gut geht. Es ist gut, dass ihr zuseht. Danke. Das ist eine erstaunliche Gemeinde, oder? Man korrigiert die Menschen und sie klatschen. Das war gerade eine Korrektur, stimmt's? Ja, preis den Herrn. Lasst uns jetzt die Bibel ansehen. Ich hoffe, dass euch das Joseph Prince Bibelstudienprogramm gefällt und ihr angefangen habt, es zu benutzen. Es ist so wichtig, dass ihr euch an jedem einzelnen Tag mit Gottes Wort beschäftigt. An jedem einzelnen Tag. Die Bibel sagt in Hiob, Kapitel 14, denn für einen Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so sprost er wieder. Und seine Schößlinge bleiben nicht aus. Wenn seine Wurzel in der Erde auch alt wird und sein Stumpf im Staub abstirbt, so sprost er doch wieder vom Duft des Wassers und treibt Zweige, als wäre er neu gepflanzt. Und das, obwohl der Baum abgehauen wurde. Aus jedem Zweig, der abgehauen wird, weicht alles Leben. Hört ihr, Leute? Deshalb sprechen wir über Gottes Wort, das sich über die Naturgesetze hinwegsetzt. Wenn ihr im Natürlichen lebt, seid ihr von den Naturgesetzen gebunden. Amen. Das Reich der Wunder geht weit darüber hinaus. Was ich versuche zu beschreiben, ist so ähnlich, wie wenn man die Schwerkraft überwindet. Jedes Mal, wenn ihr in einem Flugzeug fliegt, überwindet es die Schwerkraft. Aber es gibt noch ein anderes Gesetz, das man das Gesetz von Schub und Auftrieb nennt. Es ist immer noch ein Naturgesetz, aber beide funktionieren auf verschiedenen Ebenen, okay? Im Natürlichen gibt es nichts, mit dem man Gottes Wege beschreiben könnte. Gott sagt, es spielt keine Rolle, ob ihr abgehauen wurdet oder wie alt ihr seid. Jeder Arzt hingegen wird euch eine weltliche Diagnose stellen. Das müssen sie tun, wenn sie ehrlich sind. Sie werden euch Dinge sagen, die ihr vielleicht nicht hören wollt. Aber wir leben nicht im natürlichen Reich. Wir sind geistliche Wesen im Haus Gottes, im Tempel Gottes. Und unser Geist wird nie sterben. Unser Körper mag sterben, wenn Jesus noch auf sich warten lässt, aber wir werden einen brandneuen Körper bekommen. Der Körper ist nur das Haus, in dem wir leben. Ihr seid also geistliche Wesen. Ein Fisch oder was immer Gott erschaffen hat, muss in seiner Umgebung gedeihen. Der Fisch kann also nur wo überleben? Im Wasser. Richtig? Vögel können fliegen. Sie fallen nur zu Boden, wenn sie sterben. Solange sie Leben in sich haben, können sie nicht an die Erde gebunden werden. Ihr seid Geist, erschaffen nach dem Bild Gottes. Gott ist Geist, Jesus sagte, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihr seid also geistliche Wesen, ihr lebt im geistlichen Reich. Und weil dieses Reich nicht natürlich ist, setzt es sich über alle Naturgesetze hinweg. Hier heißt es also, hört auf, im Natürlichen zu denken, obwohl ihr noch darin lebt. Die Bibel sagt, werdet erneuert, werdet verändert, indem ihr euren Sinn erneuert. An anderen Stellen heißt es, werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Es dreht sich alles darum, euch zu verändern, indem ihr euren Sinn erneuert. Aber wie stellt ihr das an? Was gebraucht Gott dafür? Sein Wort. Es gibt Menschen, die sehr klug sind und sehr logisch denken können. Atheisten sagen beispielsweise, dass es keinen Gott gibt. Und sie sind sehr, sehr scharfsinnige, kluge, gebildete Menschen. Wenn ihr mit ihnen sprecht und ihnen nur eine ganz einfache Frage stellt, versuchen sie euch zu sagen, dass es keinen Gott gibt. Warum? Was sie sagen, basiert auf Naturgesetzen, darauf, was sie denken. Aber es basiert nur auf ihrem begrenzten Verständnis. Sie wollen euch von ihren Anschauungen überzeugen, habe ich recht? Sie glauben, ihre Argumente seien klüger als eure, stimmt's? Sie wollen euch mit ihren Argumenten überzeugen. Ihr fragt sie, du glaubst nicht an Gott? Nein. Wo kommt dann alles her? Es stammt aus nicht rationaler Materie, aus Gasen, entstanden durch den Urknall. Okay, also bist du aus nicht rationalen, nicht logischen Gasen oder Materie entstanden? Ja. Und wie ist dann dein Gehirn entstanden? Im Lauf der Evolution des Menschen oder was auch immer, das glauben sie. Es ist aus nicht rationaler Materie entstanden. Also hat nicht rationale Materie dein rationales Gehirn hervorgebracht. Versuchst du, mir das zu erklären? Gut, wenn du glaubst, dass du aus nicht rationaler Materie entstanden bist, will ich lieber nicht hören, was du in deinem Gehirn hast. Es muss eine höhere Intelligenz sein, die dir Intelligenz verleiht. Es muss eine rationale wie auch geistliche und logische Intelligenz sein, um im Universum eine solche Ordnung zu produzieren. Und nicht nur das, alles, was in jeder Minute in deinem Körper und außerhalb davon passiert, wird von einer Intelligenz gesteuert. Einer der Entdecker der DNA und ihrer Funktionsweise hat einen starken Glauben an Christus. Und ganz gleich, worüber er schreibt, versuchen sie immer, seinen Glauben zu verdrängen. Er spricht über seinen Glauben. Er hat sogar ein Buch geschrieben. Aber die Menschen wollen nicht hören, was er zu sagen hat. Sie interessieren sich nur für seine Ergebnisse. Er hat die DNA aufgeschlüsselt. Sie ist wirklich erstaunlich, wenn man sie sich näher ansieht. Ein nicht rationales, nicht intelligentes Wesen kann so etwas nicht hervorbringen. Das Geringe kann nicht das Größere hervorbringen. Wenn nicht rationale Gasmaterie und all das etwas Höheres, einen logisch-rationalen Verstand hervorbringt, dann steht das im Widerspruch zu allen Grundmustern des Lebens. Nein, wir stammen nicht vom Affen ab. Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen. Affen gibt es immer noch. Und dann denken sie, nach Millionen und Abermillionen von Jahren haben kleine kriechende Kaulquappen Füße bekommen. Sie versuchen, die Logik zu erklären. Das ist also 65 Millionen Jahre her? Oh ja, wir sind sicher. Das wurde anhand des Kohlenstoffs datiert. Kohlenstoffdatierung also sehr interessant. Aber diese setzt voraus, dass alles immer konstant bleibt. In der Atmosphäre müssen die richtigen Bedingungen herrschen, damit das funktioniert. Sie setzt voraus, dass die Erde und das Universum noch im selben Zustand sind wie vor einer oder 10 Millionen Jahren. Aber das ist nicht der Fall. Alles hat sich verändert. Denkt mal darüber nach. Deshalb kann die Kohlenstoffdatierung so weit zurück nicht funktionieren. Wisst ihr, dass die Erde einmal komplett überflutet war? Die Erde stand einmal senkrecht. Sie neigte sich, um die Wassermassen abfließen zu lassen. Der Nord- und der Südpol gefroren. Und das alles wegen der Flut. Nun kommt schon. Immer wenn ich höre, dass das 65 Millionen Jahre her sei, denke ich, bist du sicher, dass es nicht 64 Millionen Jahre sind? Sehr intelligent. 65 Millionen, 85 Millionen. Sie reden und wollen, dass ihr ihnen glaubt. Das wollte ich euch sagen. Ich hatte es auf dem Herzen. Okay, zurück zum Thema. Was auch passiert, ihr braucht Gottes Wort an jedem einzelnen Tag. Denn es gibt viele Bereiche in eurem Leben, die abgehauen wurden, die tot sind. Und das ist oft aus Dummheit passiert, weil ihr falsch gehandelt oder gesündigt habt. Wir geben uns manchmal falschen Dingen hin. Wir glauben, das hätte keine Konsequenzen, aber alles hat Konsequenzen. Sünde führt immer zum Tod. Wisst ihr das? Vielleicht sagt ihr, aber Pastor Prince, ich bin immer noch hier und am Leben. Ihr seid am Leben, aber ihr wisst nicht, dass ein Prozess des Todes im Gange ist. Und immer wenn das der Fall ist, spüren wir eine andauernde Müdigkeit. Und die Bibel sagt, mit der Zeit werdet ihr immer schwächer, ihr werdet krank und schließlich sterbt ihr. Aber das ist noch nicht das Ende. Das Ende ist der zweite Tod im Feuersee. Um diesen Tod geht es. Wir sagen, ich lebe noch, ihr lebt noch, aber ihr seid im Prozess des Todes. Und Gott hat uns sein Wort gegeben, um diesem Tod entgegenzuwirken. Deshalb wird im 4. Buch Mose im Alten Testament die Asche der jungen roten Kuh erwähnt. Damals brachten sie Gott eine rote Kuh als Opfer dar. Sie brachten sie ins Allerheiligste. Und töteten sie dann vor dem Herrn. Und der Kadaver dieser Kuh wurde dem Herrn als Brandopfer dargebracht. Interessanterweise sagt die Bibel, dass das eine Kuh sein musste, auf die noch kein Joch gekommen war. Und die makellos war. Das ist ein Bild für Jesus Christus. Amen. Und die Kuh, die geopfert wurde, ist ein Bild für das Opfer von Jesus am Kreuz. Auf ihm lag nie ein Joch. Er war nie in der Knechtschaft. Er war nie in Gebundenheit. Das Joch ist ein Bild für Gebundenheit. Aber auf ihm lag keine Gebundenheit. Und er und sein Opfer waren makellos. Er war absolut makellos. Das ist ein Bild für Jesus. Als sie den Kadaver der Kuh verbrannten, warfen sie Zedernholz und Isop ins Feuer. Das ist ein Bild für Jesus am Kreuz. Vielleicht war es aus Zedernholz. Wir wissen es nicht. Wir haben auch solche Bäume. Es könnte sein, dass Gott einen solchen Baum für diesen Zweck bestimmt hat, dass sie Zedern benutzt haben. Und dann boten sie Jesus den getränkten Schwamm auf einem Isopzweig an, der Essig. Okay, sie warteten also, bis die Kuh komplett zu Asche verbrannt war. Dann schütteten sie die Asche ins Wasser. Das war ein spezielles Opfer für Israel. Wenn irgendjemand irgendetwas berührte, das tot war, sei es ein toter Menschenkörper oder ein totes Tier, musste er sich mit diesem Wasser besprengen. Es ist kein Brandopfer, es ist kein Sündenopfer. Solche Dinge finden wir im dritten Buch Mose. Dieses finden wir in 4. Mose. 3. Mose ist ein Buch der Priesterschaft. Hier finden wir die 5 Opfer, über die ich schon gelehrt habe. Aber im 4. Buch Mose geht es um das Umherwandern in der Wüste. Das Buch ist wie ein Bild von uns auf der Erde, während wir auf unser himmlisches Zuhause zugehen, das so viel schöner ist. Das habt ihr letzte Woche gehört. Wir haben schon darüber gesprochen. Das ist unser wahres Leben. Wir sind so auf das Fleisch konzentriert, wir glauben, dies hier sei das wahre Leben, aber das ist nicht richtig. Gott hat auch dieses Leben vorherbestimmt, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Wir freuen uns auf die Vollkommenheit. Amen. Halleluja. Amen. Unsere Reise ähnelt also dem 4. Buch Mose. Sie ist ein Umherwandern in der Wüste. Und von dieser Opferzeremonie lesen wir ebenfalls im 4. Buch Mose. Wenn ich sage, dass ihr mit dem Tod in Berührung kommt, meine ich damit nicht, dass ihr eine Leiche berührt, also nichts Körperliches. Ich spreche von Dingen, die nicht offenkundig sündhaft sind. Sie scheinen in Ordnung zu sein, aber ihr berührt damit den Tod. Ihr seht euch einen Film an und danach verspürt ihr eine Art Taubheit. Ich weiß noch, wie ich einmal mit Pastor Mark in Übersee war. Wir gingen in einen Buchladen und sahen uns ein paar Bücher an. Er war bei mir, als das passierte. Ich nahm ein Buch in die Hand, das aussah, als könne es ein Geheimnis offenbaren. Ich dachte, es sei vielleicht von einem christlichen Autor, der über die übernatürlichen Prinzipien und Gesetze des Universums und all das schrieb. Es interessierte mich sehr, weil ich dachte, dass es auf der Bibel basierte. Und ich sah es mir an. Es gibt vieles, das sich auf die Bibel bezieht. In der New Age-Bewegung wird oft der Vers zitiert, wie ein Mensch denkt, so ist er. Sie kennen diesen Vers und glauben, alles sei möglich. Aber sie reißen ihn aus dem Zusammenhang. Wer hat das gesagt? Jesus. Aber das ist nur so, wenn man an Jesus glaubt. Nicht einfach an irgendetwas. Als ich mir das Buch ansah, wurde mir klar, dass es ein New Age-Buch ist. Aber dann fing ich an zu lesen. Pastor Mark war bei mir. Und etwas in mir sagte sofort, schließ das Buch. Also schloss ich es und ging mit Pastor Mark weiter durch das Einkaufszentrum. Plötzlich bekam ich so starke Kopfschmerzen wie noch nie zuvor. Es war furchtbar. Sie setzten in dem Moment ein, als ich das Buch weglegte und weiterging. Sie waren wirklich stark. Mir wurde schlecht und ich glaubte, mich übergeben zu müssen. Ich kenne solche Art von Migräne oder was auch immer nicht. Sie war wirklich heftig. Ich ging auf die Toilette und sprach zum Herrn. Pastor Mark war bei mir. Er wollte mir helfen und mir Paracetamol oder so etwas besorgen. Er lebt immer im Natürlichen. Nein, ich mache nur Spaß, okay? Und nur nebenbei. Es ist nichts falsch daran, medizinische Dienste in Anspruch zu nehmen. Die Bibel sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Jede Gabe, jede gute Gabe, jedes gute und vollkommene Geschenk. Die gute Gabe ist für den natürlichen Bereich, für die Menschen der Welt. Gott liebt sie, obwohl sie von ihm getrennt sind. Das Beste, das er für sie hat, ist, dass sie zu Christus kommen. Aber in der Zwischenzeit ist Gott trotzdem gnädig und stellt ihnen Medikamente zur Verfügung und lässt sie neue entdecken. Ich bin also nicht gegen Medizin, versteht ihr? Ich sage nur, hätten sich die Menschen nie von Gott abgewandt, bräuchten wir keine Medizin. Wir müssen zu dem zurückkehren, der uns erschaffen hat, und zu seinem Handbuch, in dem wir lesen, wie wir unser Leben leben sollten. Er ist unser Schöpfer und noch mehr. Er ist jetzt unser Vater. Als wir verloren waren, hat er uns durch seinen Sohn erlöst. Ich kam also in Berührung mit dem Tod, das sagte mir der Herr. Ich betete und fragte, was ist passiert, Herr? Und er sagte, du hast den Tod berührt. Ich fragte, wie habe ich das getan? Ich hatte schon wieder vergessen, was ich gelesen hatte. Er sagte, du hast in diesem Buch gelesen. Daraus lernte ich, dass es Dinge gibt, die harmlos erscheinen. Aber wenn man sie berührt, bekommt man ein Gefühl des Todes. Versteht ihr? Und wir werden jeden Tag verdorben. Wir sind immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus, aber wir werden verdorben. Ein gutes Bild dafür ist, wie man einen Goldbarren in den Matsch wirft. In letzter Zeit hat es viel geregnet, stimmt's? Ihr werft den Goldbarren in den Matsch, lasst ihn eine Stunde darin liegen und holt ihn dann heraus. Ist es jetzt immer noch ein Goldbarren? Hallo? Hat er immer noch denselben Wert? Aber ist er verschmutzt? Ja, er ist sehr schmutzig. Aber sein Wert ist immer noch da. Es ist immer noch Gold. Aber er ist schmutzig. Gott hat uns Christen zu seiner Gerechtigkeit gemacht. Die Gerechtigkeit wird übrigens in der Bibel von dem Metall Gold symbolisiert. Und manche Christen glauben, wenn man in den Matsch, wenn man in Sünde fällt, wird man sofort zu Holz. Nein, ihr fallt nicht in euren alten Zustand zurück. Ihr seid immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus, aber ihr seid beschmutzt. Wo? In eurem Sinn, in euren Gefühlen, in euren Taten. Wenn ihr wütend auf jemanden werdet, seid ihr immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und diese Tatsache sollte euch zur Besinnung bringen. Sie sollte euch veranlassen, die Tat zu verurteilen. Denkt daran, beurteilt eure Taten immer auf der Grundlage eurer Stellung. Beurteilt niemals eure Stellung anhand eurer Taten. Sonst denkt ihr, weil ich falsch gehandelt habe, bin ich jetzt vor Gott nicht mehr gerecht. Viele Menschen urteilen über ihre Stellung vor Gott anhand ihres aktuellen Zustands. Nein, ihr müsst euren Zustand anhand eurer Stellung beurteilen. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und wenn ihr euch dessen sicher seid, fürchtet ihr euch nicht, selbst wenn eure Frau euch korrigiert. Wenn euch jemand korrigiert, könnt ihr daraus lernen, weil es keine Auswirkung darauf hat, wer ihr seid. Viele Menschen können keine Kritik annehmen, weil sie sehr unsicher sind. Denkt daran, was wir über Jesus lesen, bevor er seinen Jüngern in dem Obergemach die Füße wusch. Die Bibel sagt die folgenden Worte, die den Hintergrund für den ganzen Absatz bilden. Jesus wusste, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging und dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Er nahm ein Handtuch und ein Becken, kniete sich nieder und wusch den Jüngern die Füße. Wisst ihr noch, was ich dazu gesagt habe? Nur Menschen, die selbstsicher sind, können es sich leisten, demütig zu sein. Deshalb sind stolze Menschen tatsächlich was? Sehr unsicher. Eure Kritik berührt einen Punkt in ihrem Leben, den sie aus Unsicherheit vor anderen Menschen verbergen. Ich möchte euch sagen, wir alle sind in einem gewissen Grad unsicher. Und deshalb müssen wir ständig daran erinnert werden, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Amen. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als diesen Goldbarren aufzuheben. Und was tut ihr dann damit? Ihr wascht ihn, richtig? Nicht mit Blut, sondern mit dem Wasser des Wortes. Wenn es um Verschmutzung geht, brauchen wir immer das Wasser des Wortes. Was geschah mit der Asche der roten Kuh? Wenn die Israeliten mit dem Tod in Berührung kamen, konnten sie Gott nicht anbeten, bis sie zu den Priestern gingen und diese sie mit dem Wasser besprenkelten, in dem sich die Asche der roten Kuh befand. Manche von euch erinnert das an verschiedene andere Praktiken, aber diese Praxis basiert genau darauf. Das ist das Original. Die Asche der roten Kuh wurde in eine Schüssel geschüttet und dann wurden Wasser und Zedernholz dazugegeben und alles wurde vermischt. Dann wurde ein Isopzweig hineingetaucht und die beschmutzte Person wurde mit dem Wasser benetzt. Danach war die Person wieder rein. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Richtig? Natürlich ist der Schatten immer geringer als die Substanz. Aber er weist auf die Substanz hin. Die Asche der roten Kuh sagt uns, dass für die Menschen Gottes immer gesorgt ist, wenn sie falsche Dinge in der Welt berühren, wenn sie sich ein Bild ansehen, das sie sich nicht ansehen sollten, oder wenn sie um sich herum profane Unterhaltungen hören und davon beschmutzt werden. Wenn so etwas zu lange geht, kann es zur Sünde werden. Amen. Es kann sogar eure Gesundheit beeinträchtigen. Das ist sehr interessant. Es kann eure Gesundheit beeinträchtigen. Was ist nun die Lösung dafür? Wasser. Wenn der Goldbarren beschmutzt ist, ist er immer noch ein Goldbarren. Aber ihr wascht ihn mit Wasser und dann glänzt er wieder. Die Bibel sagt, hört genau zu, zitiert diesen Vers nicht falsch. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Beachtet, dass es heißt, wir wollen uns von aller Befleckung reinigen, weil wir nun diese Verheißungen in Gottes Wort haben. Wo findet ihr die Verheißungen? In Gottes Wort. Sagt nicht nur, wir wollen uns waschen. Viele Menschen sagen, wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist, warum sagt Paulus dann im 2. Korintherbrief, wir wollen uns reinigen? Sie sind voreilig, sie müssen den ganzen Vers zitieren. Es heißt, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen. Wir reinigen uns von allem Schmutz des Fleisches, von der Verunreinigung, die sich uns anhaftet. Ihr seid immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Gott wird euch nie anders sehen. Er sieht euch durch die Wirksamkeit des Werkes Christi. Aber wie reinigt ihr euch von diesen Verunreinigungen? Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen. Ihr tut es mit Gottes Wort. Versteht ihr das soweit? Ihr wascht euch im Wasser von Gottes Wort. Das ist sehr interessant. Eine der sehr häufig auftretenden Krankheiten im Alten Testament ist Lepra. Und was hilft bei Lepra? Viel Wasser. Die betreffende Person wird mit Wasser besprengt und taucht im Wasser unter, wird im Wasser getauft und kommt wieder heraus. Es findet eine Reinigung statt, die ein paar Tage später wiederholt wird. Ich las einmal von all diesen Verunreinigungen. Und die Bibel sagt, die Verunreinigungen, die jemand auf sich zieht, wie Emissionen und dergleichen, werden immer mit Wasser behandelt. Deshalb sage ich mir, warum gehe ich nicht einfach ins Wasser, statt darauf zu warten, dass ich verunreinigt werde? Ich weiß noch, wie ich mich vor ein paar Jahren mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich glaube, ich habe in meinem ersten Buch zur Herrschaft bestimmt darüber geschrieben. Da war ein Wasserfall. Er war nicht sehr groß. Ich war in einem anderen Land. Ich war zu dieser Zeit noch ein kleiner Junge. Und ich weiß noch, wie ich einen Stein aufhob. Er war voller Moos und Sand und sehr schmutzig. Und ich legte ihn zwischen zwei Felsblöcke, auf die das Wasser herabfiel. Nach einer Weile kehrte ich zu meinem kleinen Stein zurück und holte ihn heraus. Und wisst ihr was? Er glänzte, schillerte und funkelte, wie einige von euch es jetzt tun. Letzte Woche sagte ich zu den Pastoren, dass ich es liebe, eure Gesichter zu sehen, wenn ich predige. Manche von euch wissen nicht, wie sie strahlen. Mose wünschte sich, sein Gesicht würde nicht leuchten. Wisst ihr, warum das so ist? Weil ihr jetzt rein seid durch das Wort, das Gott durch mich spricht. Hat das nicht auch Jesus im Obergemach gesagt? Er sagte, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Amen. Das Wasser ist das Wort Gottes. Amen. Es heißt hier also, obwohl er von seinen Wurzeln abgehauen wird, sproßt er doch wieder vom Duft des Wassers. Vom Duft des Wassers. In dem Moment, in dem er Wasser spürt, sproßt er. Es kommt Leben hinein. Haltet euch immer rein, bleibt immer im Wort. Wer von euch merkt es, wenn er ohne Gottes Wort lebt? Das passiert oft, wenn ihr im Urlaub seid. Alle, die jetzt online zusehen, weil sie gerade im Urlaub sind, ihr esst Sashimi und dergleichen, stimmt's? Und ihr habt eurem Pastor nichts davon geschickt. Okay, das ist in Ordnung, aber lasst mich euch etwas sagen. Wenn wir im Urlaub sind und keine Zeit im Wort verbringen und das Wort nicht hören, fühlen wir uns nach einiger Zeit oft beschmutzt. Wir streiten mehr. Wir fühlen uns entmutigt, deprimiert und zornig. Und dabei soll unser Urlaub doch dazu dienen, dass wir uns ausruhen und erfrischt werden. Aber stattdessen kommen wir nach Hause zurück und haben das Gefühl, einen weiteren Urlaub zu brauchen. Wir sind nicht erfrischt. Wir können jeden Tag baden und uns trotzdem nicht frisch fühlen. Denn Erfrischung ist eine Sache des Geistes. Deshalb bleibt im Wasser, wie mein Stein, auf den ständig Wasser herabströmte. Wenn ihr ihn aus dem Wasser holt, wird er wieder schmutzig und ihr müsst ihn wieder hineinlegen. Bleibt im Wasser. Und das bedeutet, verbringt Zeit in Gottes Wort. Nehmt es in euch auf. Wenn ihr an einem Tag keine Zeit habt, in der Bibel zu lesen, dann hört sie euch an, während ihr unterwegs seid oder einkaufen geht oder esst. Amen. Hört euch Gottes Wort an. Es muss nicht Pastor Prince sein. Jede Predigt, die auf Gottes Wort basiert und Christus verherrlicht, sorgt dafür, dass eure Gedanken auf Christus gerichtet bleiben. Wenn ihr auf ihn seht, fangt ihr an zu leuchten. Preist den Herrn. So sprost er doch wieder vom Duft des Wassers. Ich erzähle euch von einem Bild, das ich vor ein paar Jahren sah, als ich mit einigen der Pastoren in San Francisco war. Pastor Lawrence war auch dabei. Wir gingen in einen Naturpark. Dort waren viele uralte Bäume. Und als ich an einem Bach vorbeiging, sah ich einen Baumstamm, der quer über den Bach gefallen war. Er war abgehauen worden. Der Baum war abgehauen und von seinen Wurzeln abgeschnitten, das konnte ich sehen. Aber wisst ihr, was passierte, als er quer über dem Bach lag? Er fiel nicht in den Bach, sondern quer darüber, ohne das Wasser zu berühren. Es war nur ein sehr kleiner Bach. Ich sagte, Männer, seht euch das an. Wisst ihr, was wir sahen? Wir sahen dieses Bild. Es wurde dort aufgenommen. Seht ihr, man kann keine Wurzeln erkennen. Ich hätte ein Foto von den Wurzeln machen sollen. Da sind keine Wurzeln, sie sind abgeschnitten. Wir wissen nicht, wie lange er da schon lag, aber mit dem Duft des Wassers hat der Baum angefangen zu sprossen. Da sind frische, grüne Blätter. Der Baum wurde abgeschlagen, aber es sind grüne Blätter daran. Vom Duft des Wassers. Amen. Dieses Bild habe ich aufgenommen. Wenn ich mit meinen Pastoren auf Reisen bin, unternehmen wir solche Dinge, wenn wir einen Tag frei haben und ich nicht predige. Tatsächlich war das nach meiner Predigt. Aber in dieser Zeit ließ ich sie nicht dienen. Stattdessen diente ich ihnen viele Male. Ihr könnt euch von Menschen helfen lassen, weil ihr predigt und so weiter. Aber danach, hey, Pastoren, seid ihr nur einer von ihnen, okay? Ich höre einen Pastor Amen sagen. Wir sind nicht hier, um uns dienen zu lassen. Manchmal helfen uns Menschen, um es einem angenehmer zu machen, damit alles glatt läuft und man sich nicht die ganze Zeit Sorgen machen muss. Aber glaubt keinen Moment, dass ich sie mir nach meiner Predigt immer noch dienen lasse. Nein, nein, nein. Manchmal diene ich ihnen. Ich weiß nicht, wie oft ich Pastor Mark diene. Jemand muss ihm dienen, stimmt's? Weil er ständig ins Fitnessstudio geht. So unterhält man sich in der Familie, okay? Die Leute, die uns heute zusehen, wissen nicht einmal, wer Pastor Mark ist. Und sie wissen nicht, dass ich diesen Mann liebe. Es heißt also, wenn auch sein Stumpf im Staub abstirbt. Seht ihr, der Stumpf kann absterben, aber beachtet, dass auch die Wurzel alt werden kann. Was hat es nun damit auf sich? Das bedeutet, dass ihr keine Feuchtigkeit mehr in euren Knochen habt. In der Bibel gibt es Verse, in denen euch gesagt wird, dass manche Dinge, die ihr tut, euren Knochen Feuchtigkeit spenden. Richtig? Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Seht euch diesen Vers an. Im Hebräischen heißt es Feuchtigkeit für eure Knochen. Ihr wisst alle, dass eure Knochen knacken können. Wenn ihr älter werdet und morgens aufwacht, klickt und knackt es oft. Dum dum dum do dum do be do click click click click click, you know, it's like so. Das Problem ist der Mangel an Feuchtigkeit, an Wasser. Das zeigt sich auch an der Haut. Deshalb müsst ihr von außen Wasser auftragen. Sie nennen das Feuchtigkeitscreme, okay? Denn wenn es uns an Wasser mangelt, weil wir zu wenig trinken, altern wir sehr schnell. Das gilt für den natürlichen wie für den geistlichen Bereich. Amen. Ihr braucht Wasser. Sehr interessant. Viele von euch kennen die Geschichte, als Mose starb. Er war 120 Jahre alt. Seine Augen waren nicht trübe und auch seine körperliche Kraft hatte nicht nachgelassen, richtig? Mit 120 Jahren hatte er weder trübe Augen noch nahm seine körperliche Kraft ab. Lest das nicht jetzt nach, okay? Ihr könnt es später in der interessanten Bibelstudien-App nachsehen, die ihr auf dem Handy habt. Aber jetzt hört zu. Im Hebräischen heißt es, seine körperliche Kraft war nicht geschwächt. Es mangelte ihm nicht an Feuchtigkeit. Ist das nicht interessant? Hier wird wörtlich gesagt, dass seine Feuchtigkeit nicht abgenommen hatte. Sie war immer noch erhalten. Deshalb war er mit 120 Jahren immer noch jung. Amen. Und er starb am Rande des verheißenen Landes, weil er das Gesetz repräsentiert. Das Gesetz kann das Volk Gottes nicht in sein Erbe, in das Land, in dem Milch und Honig fließen, hineinbringen. Es muss ein Josua sein, der es hineinführt. Und der Name Josua ist wörtlich derselbe Name wie Jesus. Im Hebräischen lautet er Jeshua. Das Gesetz kann euch nicht hineinbringen, nur die Gnade durch Jesus Christus. Mose starb also gesund. Er starb gesund und stark. Sein Bruder Aaron starb auch in einem hohen Alter. Und wisst ihr was? Er wanderte auf einen Berg, um dort zu sterben. Und er konnte nicht sterben, bis Mose ihm die Kleider des Hohepriesters abnahm. Die Bibel sagt, in dem Moment, in dem er ihm die Priesterkleider abnahm, starb er. Es scheint, als könnten uns die Mächte des Todes nichts anhaben, solange wir wissen, dass wir mit der Gerechtigkeit Gottes in Christus bekleidet sind. Ihr könnt das in der Bibel nachlesen. Bevor Aaron starb, wanderte er also auf einen Berg, was bedeutet, dass er nicht gebrechlich war. Er war nicht schwach, er war nicht kraftlos, er wanderte den Berg hinauf. Denkt mal darüber nach, er wanderte zu seiner eigenen Grabstelle hinauf. Sie ist in Petra immer noch zu sehen. Wenn ihr nach Petra geht, könnt ihr sogar von eurem Hotel aus ein weißes Mausoleum auf dem Berg Hor sehen. Das ist das Grab von Aaron. Er starb ohne Krankheiten und Gebrechen. Es gibt Menschen, die ohne Krankheit und Gebrechen sterben. Warum macht ihr euch das nicht zum Ziel, wenn Jesus sich noch Zeit lässt? Amen. Das Schlüsselwort lautet also Feuchtigkeit. Das war auch in dem Obergemach ein Thema. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, kniete nieder, wo sie alle zusammen waren. Zu dieser Zeit war es so, dass die Füße der Menschen schmutzig wurden, wenn sie umhergingen. Wenn eure Füße schmutzig werden, passiert das übrigens auf dieselbe Weise, wie wenn euer Sinn, euer Geist oder euer Körper schmutzig wird. Der Schmutz haftet sich von außen an, durch die Dinge, die ihr hört, die ihr seht oder die ihr tut. Stimmt's? Sie sorgen dafür, dass Schmutz an euch haften bleibt. Was ihr dann braucht, ist Wasser. Richtig? Das Bild für die Fußwaschung stammt also daher, dass sie das zu dieser Zeit tatsächlich praktizierten, weil es im Land Israel sehr staubig war. Wenn man in jemandes Haus kam, stand deshalb immer ein Gefäß mit Wasser bereit. Und der Diener des Hauses wusch den Gästen die Füße. Die Jünger waren sehr müde. Wenn ihr müde seid, werdet ihr besonders schnell mürrisch, stimmt's? Vor allem während des Urlaubs. In dieser Zeit halten wir die Sabbatruhe nicht ein. Wir achten nicht darauf, dass wir uns einen Tag in der Woche nur ausruhen. Ich rate euch, plant diesen Tag der Ruhe ein, wann immer ihr könnt. Eilt nicht nur herum nach dem Motto, jeder Tag zählt, jeder Tag zählt. Nein, dann fangt ihr an, einander anzuschreien und die Kinder anzuschreien. Und sie sind nicht glücklich und schreien jeden Hund an, der an ihnen vorbeigeht. Dann sind die Hunde nicht glücklich und bellen jede Katze in ihrer Nähe an. Und die Katzen sagen nur, miau. Sie sahen einander an und sagten, ich bin nicht dran. Petrus sagte, hey, ich bin derjenige, der gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er sagte, auf dem Fels dieses Bekenntnisses werde ich meine Gemeinde bauen. Dann sah er Thomas an. Thomas sagte, ich bezweifle, dass ich es bin. Ich bezweifle, dass ich an der Reihe bin. Dann sahen sie Judas an. Judas sagte, sorry, ich bin gerade dabei, Geld zu zählen. Jesus stand auf und wusch den Jüngern die Füße. Er wusch ihnen die Füße. Und ich möchte euch sagen, dass das nicht nur eine körperliche Handlung ist. Es ist auch eine symbolische Geste, die uns etwas lehren soll. Jesus stand auf und sagte, glückselig seid ihr, wenn ihr das füreinander tut. Denn wenn ich, euer Herr und Meister, es getan habe, solltet ihr füreinander dasselbe tun. Aber als er ihre Füße wusch, um ihnen zu zeigen, dass dies etwas Symbolisches, Geistliches war, sagte Petrus, Herr, wie kannst du meine Füße waschen? Und der Herr sagte, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das bedeutet Erlösung. Aber er sagte nicht in mir, er sagte, du hast keine Gemeinschaft mit mir. Im Hinblick auf dein tägliches Leben mit mir, auf die Gemeinschaft mit mir, auf deine Freundschaft mit mir und meinen Anteil an deinem Leben, dann verpasst du das alles. Ihr verliert nicht eure Erlösung, auch wenn manche sagen, wenn ich deine Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft in mir. Nein, das Waschen mit Wasser ist nur für Christen, für jene, die bereits im Blut gewaschen wurden. Erinnert ihr euch? Was hat Petrus dann gesagt? Er sagte, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Petrus ist sehr extrem. Kennt ihr Menschen wie Petrus? Habt ihr einen Petrus in eurem Leben? Sie sind sehr extrem und sehr dramatisch. Wenn sie etwas tun, ziehen sie es strikt durch. Es darf nicht die geringste Abweichung geben. Alles muss genauso sein, wie sie es wollen. Kennt ihr solche Menschen? Jesus antwortete Petrus. Hört genau zu, was er sagte. Ich werde die Antwort von Jesus wörtlich zitieren. Im Griechischen stehen hier zwei verschiedene Wörter. Manche Übersetzungen sagen, wer gewaschen ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Beide Wörter bedeuten waschen, aber es sind zwei verschiedene griechische Wörter. Das erste steht für ein Bad. Das zweite bedeutet, Teile eures Körpers zu waschen, also zum Beispiel euer Gesicht oder eure Hände. Was Jesus sagte ist, wer komplett gebadet ist, ihr alle wurdet komplett vom Blut Jesu reingewaschen. Das ist ein einmaliges, auf ewig anhaltendes Ereignis, das Bad der Wiedergeburt. Er hat uns befreit, uns in seinem eigenen Blut von unseren Sünden reingewaschen und uns vor Gott, seinem Vater, zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung Kapitel 1. Jesus sagte also, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, nochmal gebadet zu werden. Es ist nicht so, wie manche lehren, dass man seine Rettung verliert, wenn man sündigt und dann erneut gerettet werden müsse. Und nochmal gerettet und nochmal gerettet. Es gibt keine Wiedererrettung. Wenn ihr gerettet seid, seid ihr gerettet. Sonst gäbe es keine ewige Sicherheit, keine ewige Erlösung, wie es im Hebräerbrief steht, kein ewiges Erbe, kein ewiges Leben. Was müssen wir also tun? Wir werden beschmutzt. Das sind die schmutzigen Füße. Unser Leben wird schmutzig. Es wird verunreinigt. Was nun? Hack den Fuß ab! Nein, nein, entspann dich, Bruder, entspann dich. Ich sage euch, was es mit dem Abhacken auf sich hat. Hört gut zu. Entspannt euch, okay? Relax, okay? Don't cut off your head. Hackt nichts ab. Okay, entspannt euch. Okay? Jesus sagte, ihr müsst eure Füße waschen. Und was benutzt ihr, um eure Füße zu waschen? Wasser. Und was benutzt ihr, um gerettet zu werden? Gebadet zu werden bedeutet, dass er uns in seinem eigenen Blut gewaschen hat. Offenbarung Kapitel 1. Wir sind ein für allemal in seinem Blut gewaschen. Und so werden wir gerettet. Jetzt müssen wir nur unsere Füße waschen. Und das griechische Wort hier verweist auf einen Teil unseres Körpers. Wir brauchen das Wasser also jeden Tag. Aber viele Christen sagen, wir brauchen jeden Tag das Blut. Wir brauchen das Blut, wir brauchen das Blut. Nein. Man kann das Blut in Anspruch nehmen, ohne sich bewusst zu sein, dass man Zeit im Wort verbringen sollte. Das habe ich selbst schon erlebt. Ich sage euch, was passiert, wenn ich ein paar Tage ohne Gottes Wort lebe. Meine Frau ist hier im Gottesdienst, sie wird es sowieso hören. Kann ich euch etwas sagen, das niemand weiß? Ich sage es euch im Vertrauen. Sagt es nicht weiter, okay? Manche Menschen sind jetzt schon ganz aufgeregt und machen sich bereit. Ich werde das über Pastor Prince posten. Macht euch bereit. Ich werde euch jetzt etwas sagen. Manchmal bin ich mürrisch. Auch meiner Frau gegenüber. Dann merkt sie, dass ich nicht ich selbst bin und weist mich darauf hin. Sie sagt es mir. In letzter Zeit hat sie das nicht mehr getan, aber sie hat mich in solchen Situationen schon oft gefragt, willst du Zeit im Wort verbringen? Sie sagt das nicht in einem verurteilenden Tonfall. Hier sind einige Männer, die zu ihrer Frau sagen, oh, verbring ein wenig Zeit im Wort. Nein, bitte. Die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Richtig? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Hier geht es um den Mann und die Frau. Und dann um Jesus, wie er sich für uns hingegeben und uns in seinem Blut gewaschen hat. Um sie sich selbst darzustellen als eine herrliche Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Ohne Flecken bedeutet ohne Verunreinigung, ohne Sünde. Ohne Runzeln bedeutet ohne stark gealtert zu sein. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ohne Runzeln bedeutet? In unserem wahren Geist gibt es kein Alter. In unserem Geist sind wir für immer jung, ohne Flecken oder Runzeln. Und was macht er mit der Gemeinde, um sie sich als herrlich und ohne Flecken und Runzeln darzustellen? Er wäscht sie im Wasser des Wortes. Amen. Das ist aus dem Epheserbrief. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Zuerst einmal ist das also eine aufopfernde Liebe für die Frau. Ihr opfert euch für sie auf. Welchen Rat bekommen wir noch? Wollt ihr in den Urlaub fahren? Denkt an den Dienst. Denkt an die Arbeit. Denkt nicht, dass ihr dort seid, um euch zu amüsieren. Nein, wenn ihr mit eurer Familie im Urlaub seid, seid ihr da, um zu arbeiten. Um zu dienen. Amen. Wenn sie mürrisch sind, dürft ihr es nicht sein. Gebt ihnen das Wort. Wenn sie hungrig sind, wascht sie. Glücklich ist, wer diese Dinge tut. Oh nein, jetzt werden alle mit dem Finger auf mich zeigen. Vergiss nicht, was du gesagt hast. Okay, macht nichts. Wenn meine Tochter, mein Sohn oder meine Frau das jetzt hören, werden sie sagen, vergiss nicht, was du über den Urlaub gesagt hast. Das ist mein Berufsrisiko. Alles, was ich predige, wird mir später vor Augen geführt. Aber wenn ihr mit eurer Familie in den Urlaub fahrt, könnt auch ihr eure Pausen haben. Ich rate den Menschen immer, ihre eigene Sabbatzeit zu haben. Zeit nur für sich, die sie allein im Wort verbringen können. Das muss nicht weit weg sein, es kann auch ganz in der Nähe sein. Erfrischt euch. Wenn ihr mit eurer Familie zusammen seid, seid ihr da, um zu dienen. Ihr seid da, um ihre Füße zu waschen. Und dann, sagte Jesus, werdet ihr glücklich sein. Nicht traurig, sondern glücklich. Glückselig ist, wer das tut. Wir müssen einander die Füße waschen. Er spricht hier über geistliche Dinge. Wer gebadet hat, muss sich nicht komplett waschen, sondern nur seine Füße. Habe ich recht? Ja. Es ist sehr interessant, dass der Teufel an den Füßen zu knabbern scheint. Stimmt's? Deshalb heißt es, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Und in der ersten Prophetie im Garten Eden sagte Gott, du wirst dem Teufel den Kopf zertreten und er wird dich in die Ferse stechen. Er knabbert immer wie eine Schlange, aber er gelangt nur an eure Füße. Er gelangt nicht an eure Schulter, euren Oberarm oder euren Bizeps. Er schnappt nach euren Füßen. Richtig? Amen. Das ist wie in dem Vers in den Psalmen, in dem Jesus prophetisch über Judas sagt, er hat die Ferse gegen mich erhoben, der Verräter Judas. Er verriet Jesus. Er hat die Ferse gegen mich erhoben. Das ist ein Bild dafür, wie jemand an euch vorbeigeht. Aber wisst ihr, was er tut? Er versetzt euch hinter eurem Rücken einen Tritt mit seiner Ferse. Er hat die Ferse gegen mich erhoben. Er hat Dinge hinter meinem Rücken getan. Amen. Der Teufel kann also nichts anfangen mit sauberen Füßen. Dort gibt es nichts für ihn zu essen. Denn im Garten Eden wurde über ihn ausgesprochen, Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Die Nahrung des Teufels ist also der Staub. Der Teufel frisst Staub. Wir kennen die Kanaaniter, stimmt's? Das sind die Feinde Israels. Und ihr Name bedeutet, sich im Staub wälzen. Amen. Ihr werdet zur Nahrung für den Feind, weil Gott verfügt hat, dass Satan Staub fressen wird. Deshalb müsst ihr eure schmutzigen Füße waschen. Was genau wascht ihr ab? Staub. Wenn ihr im Wort seid, gibt es keinen Staub. Wenn ihr badet, habt ihr das Gefühl, als könntet ihr nicht schmutzig werden. Das ist keine Frage der Sünde. Tu dies nicht, tu jenes nicht. Es geht nicht darum, etwas nicht zu tun, sondern wenn ihr gebadet habt, bewirkt ihr damit aus eurem Inneren heraus, dass ihr nicht schmutzig werdet, richtig? Pastor, ich verstehe nicht, was du sagst, weil ich nicht bade. Wenn ihr es nicht versteht, versteht ihr es nicht. Die Person, die neben euch sitzt, sagt jetzt, jetzt verstehe ich das. Ich kann es riechen, Bruder. Wenn ihr euch wascht, fühlt ihr euch frisch. Ihr fühlt euch gut, ihr seid entspannt. Das ist das Waschen mit dem Wasser des Wortes. Versteht ihr das soweit? Es hält euch gesund, auch körperlich. Wie ich schon sagte, als ich diese starken Kopfschmerzen hatte, war das nicht gesund, richtig? Es ist ein Zeichen und oftmals ein Zeichen für den Mangel an Wasser. Ich spreche gerade über geistliches Wasser, aber Gottes Wort offenbart sich auch körperlich in eurem Leben. Es offenbart sich in eurem Sinn. Eine Taubheit in eurem Geist bedeutet, dass ihr voller Sorgen seid. Ihr denkt tote Gedanken und seid ängstlich und deprimiert. Ihr seht alles sehr trostlos und düster und seid schlechter Stimmung. Alles, was ihr seht, ist Dunkelheit. Jesus ist darauf spezialisiert, Trauer in Tanzen zu verwandeln. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Er verwandelt unseren Kummer in Freude. Deshalb heißt es im ersten Kapitel der Bibel, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Die Menschen sagen oft Morgen und Abend, Morgen und Abend. Gott sagt Abend und Morgen, Abend und Morgen. Gott sagt, der Augenblick wird immer heller. Soweit es mich betrifft, wird er immer heller. Wenn ihr also Zeit im Wort verbringt, denkt ihr wie Gott. Amen. Gottes Wort ist begeisternd. Es macht euch weise. Die Welt legt großen Wert auf Weisheit und weiß nicht einmal, wie sie sich zeigt. Sie sehen einen Milliardär, der Raketen und so weiter baut und sagen, oh, das ist Weisheit. Oder etwas anderes. Oh, das ist Weisheit. Sie glauben, Weisheit bedeutet, klug zu sein. Ich sage nicht, dass diese Menschen nicht klug sind. Ich sage nur, dass Weisheit nicht Klugheit bedeutet. Sie mag ein Teil der Weisheit sein, aber Weisheit ist mehr als Klugheit. Weisheit bedeutet, dass man Dinge weiß, bevor sie passieren. Sie ist wie eine innere Intuition. Ihr wisst, was ihr tun müsst, obwohl ihr die Logik dahinter nicht versteht. Amen. Weisheit ist immer liebevolle, moralische Exzellenz. Manchmal bringt es euch keinen Vorteil, die Wahrheit zu sagen. Aber ihr müsst die Wahrheit sagen. Wenn ihr seht, dass jemand etwas Falsches tut, müsst ihr die Wahrheit aussprechen. Ihr müsst ehrlich sein, selbst wenn ihr dann den Ärger des anderen auf euch zieht. Aber in euch ist etwas, das moralische Exzellenz liebt. Wenn es niemand weiß, der Herr weiß es. Das ist nicht entscheidend für meine Erlösung. Ich bin schon erlöst, stimmt's? Aber hier geht es um eine Erhöhung, eine moralische Erhöhung. Amen. Ein Prinz, der auf der Erde lebt, muss sich verhalten wie ein Prinz, sonst wird er verachtet werden. Die Menschen erwarten mehr von einem Prinzen. Jedes Mal, wenn ich höre, dass einem Christen etwas widerfahren ist, werde ich traurig wegen seines Zeugnisses. Aber es ist trotzdem so. Christen müssen mit einer erhöhten Moral durchs Leben gehen. Schaut auf Jesus. Wir tun unser Bestes, um den moralischen Maßstäben gerecht zu werden. Aber Gottes Wort sagt, das Speisopfer soll aus Feinmehl bestehen. Was bedeutet das? Nichts darin ist grob oder körnig. Wie der Charakter von Jesus. Jesus ist das Feinmehl. Ich bin das Brot des Lebens. Das Speisopfer aus Feinmehl ist ein Bild von Jesus in 3. Mose. Bei Jesus sticht also nichts hervor. Kein Merkmal ist auffälliger als das andere. Mit anderen Worten, wenn er Liebe und Gnade erweist, geht das nicht zulasten der Gerechtigkeit. Manchmal zeigen wir den Menschen Gnade und tun ihnen Gutes. Aber das geht zulasten der Gerechtigkeit. Wir sagen, kein Problem, es ist okay. Wenn sie etwas falsch machen oder andere schlecht behandeln, sagen wir, oh, kein Problem, wir müssen einander lieben. Nein, mein Freund, das deutest du falsch. Dieser Teil wurde verstärkt. In Jesus, in seinem Charakter, seiner moralischen Exzellenz gibt es nichts, das überwiegt. Keine Eigenschaft ist stärker ausgeprägt als die andere. Wir sehen eine schöne Eigenschaft wie die Barmherzigkeit, und wenn sie ihre Arbeit getan hat, verschwindet sie und eine weitere Eigenschaft tritt zutage. Jedes Wort, das er spricht, jede Tat, die er tut, setzt den Duft des Speisopfers frei. Denn sie fügten dem Speisopfer Weihrauch hinzu, um zu zeigen, dass das Leben von Jesus, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, den einzigen Duft freisetzt, den der Vater vollkommen schätzt. Er ist absolut wunderbar. Viele von uns wissen das nicht, aber es wurden einige Studien mit Menschen gemacht, die schön oder gut aussehend waren. Die besagen, dass unsere Augen nach Dingen suchen, die symmetrisch sind. Wir mögen symmetrische Dinge, stimmt's? Das bedeutet nicht, dass ihr große Augen haben müsst. Auch wenn eure Augen klein sind, sind sie symmetrisch. Sie sagen, an diesen schönen Menschen ist alles symmetrisch. Und danach suchen wir. Mit anderen Worten, wir hatten die Sehnsucht nach Schönheit in unserem Herzen. Und woher kommt diese Sehnsucht? Wir lieben schöne Dinge. Deshalb suchen wir schöne Dinge für unser Haus. Wir wollen es schön haben. Wir wollen in schönen Gärten sein und so weiter, richtig? Da ist die Sehnsucht nach Schönheit, denn die Welt ist sehr hässlich. Aber was sie nach außen hin hässlich macht, ist ihre moralische Hässlichkeit. Die Menschen verführen und betrügen einander. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Passiert nicht genau das heute in der Welt? Man stößt überall auf Fake News. Es spielt keine Rolle, woher sie stammen. Manche ihrer Verbreiter haben hochangesehene Universitätsabschlüsse. Sie kommen von Eliteschulen, der Ivy League. Aber sie täuschen und sind getäuscht. Was sollen wir nun tun? Das passiert in den letzten Tagen. Paulus schrieb, inspiriert vom Heiligen Geist, an Timotheus über die letzten Tage. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Es ist nicht zu früh, eure Kinder das Wort Gottes zu lehren. Lasst sie Psalm 23, den Psalm über unseren Hirten, auswendig lernen. Lasst sie Psalm 91 auswendig lernen. Lasst sie Johannes 14 auswendig lernen, wo es heißt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ihr wisst nie, wann der Heilige Geist sie daran erinnert. Sie werden es einfach tun, um euch zu gefallen. Sie tun es, weil sie es tun müssen, aber ich glaube, es ist wichtiger, Gottes Wort zu lernen, als mathematische Formeln. Denk daran, Timotheus, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Das ist es, wonach die Welt sucht und für das sie eine Prämie bezahlen würde. Das sehen wir auch in der Geschichte von Josef. Der Pharao war kein Gläubiger, aber er belohnte Josefs Weisheit, die er sich nicht erklären konnte. Ich will, dass dieser Mann meine Angelegenheiten regelt. Alles, was er anfasst, gelingt. Das ist das Ergebnis von Shalom, das Ergebnis von Frieden. Ich will ihn an meiner Seite haben. Wenn er die Verantwortung für den Garten hat, gedeiht alles darin. Stell dir vor, ich habe ihn an meiner Seite und er regiert das Land, während ich die Beine baumeln lasse und nichts tue. Stellt euch das mal vor. Und genau das tat er. Die Menschen in der Welt sind also auf der Suche nach Weisheit, auch wenn sie es vielleicht nicht ausdrücken können. Sie sagen, wir suchen jemanden mit einem hohen IQ. Aber ihr könnt einen hohen IQ haben und trotzdem keine Weisheit. Und das zeigt, dass es keine moralische Exzellenz gibt. Ein erfolgreicher Charakter ist wichtiger als erfolgreiche Umstände. Merkt euch das. Ein erfolgreicher Charakter führt oft erfolgreiche Umstände herbei, aber niemals andersherum. Erfolgreiche Umstände deuten nicht zwingend auf einen erfolgreichen Charakter hin. Aber wenn ihr einen erfolgreichen Charakter habt, könnt ihr Umstände zum Erfolg führen. Und ihr werdet geprüft werden, wie Josef. Er war charakterlich erfolgreich. Als er dann die Umstände zum Erfolg führte, warf Potiphas Frau ein Auge auf ihn. Niemand war im Haus. Es war in seinem Interesse, der Frau seines Chefs zu gefallen. Sie konnte sich für ihn einsetzen. Niemand war im Haus. Sein Vater war weit weg, seine Brüder hatten ihn verkauft, er musste niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen, außer Gott. Und genau das sagte er ihr. Er erwähnte Gott ihr gegenüber. Ihr kennt das, oder? Wenn ihr von dem anderen Geschlecht versucht werdet, verschwindet in dem Moment, in dem ihr Gott sagt, jede Finsternis. Und auch, wenn eine Frau mit euch flirtet und ihr sagt, ja, das hat meine Frau mir heute auch gesagt, verschwindet im selben Moment jede Finsternis. Amen? Amen? Meine Frau fragte mich einmal, was tust du, wenn jemand mit dir flirtet? Ich sagte nur, sieh dir diesen Finger an. Ich bin sehr glücklich verheiratet. Amen? Nein, ich habe nicht um Applaus gebeten. Hebt ihn auf für Pastor Mark in ein paar Wochen, okay? Oder schon bald. Aber ich schätze euren Applaus trotzdem. Aufgrund seines erfolgreichen Charakters konnte Josef ihr widerstehen. Denn wisst ihr was? Ohne diesen Charakter hätte er ihr nachgegeben. Er hätte sich gesagt, ich genieße alles, was die Frau meines Chefs mir geben kann. Ja, für eine Weile. Aber irgendwie wäre es aufgeflogen. Und wenn der Pharao, der viele Frauen hatte, das herausgefunden hätte, glaubt ihr, er hätte ihn weiterhin über das ganze Land herrschen lassen? Auf keinen Fall. Die Sünde plagt euch. Zuerst plagt sie euch. Und am schlimmsten ist es, wenn sie euer Gewissen plagt. Sie nimmt euch den Mut. Tatsächlich habt ihr viele Ängste, wenn ihr kein reines Gewissen habt. Es gibt viele Menschen, die nicht viel Geld haben, aber sie können nachts schlafen. Sie sind glücklich. Sie haben ein reines Gewissen. Auch reiche Menschen können nur eine Mahlzeit auf einmal essen. Manche von ihnen sind krank und können nicht einmal richtig essen, obwohl sie die besten Mahlzeiten haben. Auch wenn sie ein großes Haus haben, können sie zur selben Zeit nur in einem Bett schlafen. Und können sie schlafen? Das ist die nächste Frage. Ich habe nichts gegen Menschen, die reich sind, okay? Ich sage nur, glaubt nicht, dass Menschen nur weil sie reich sind, auch ein gutes Leben haben. Strebt nicht danach, schnell reich zu werden. Nein, nein. Jesus sagte, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Dafür gibt es keinen Preis. Amen. Wenn euer Chef euch hinauswirft, weil ihr die Wahrheit gesagt habt, wird es einen Chef geben, der die Wahrheit schätzt. Und über ihm steht Gott, der euch belohnen wird, wenn ihr ihm dient. Versteht ihr das soweit? Ich liebe euch alle. Es ist Korrektur, aber Korrektur in Liebe. Preist den Herrn. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und das Wort machen, in welche die Kraft haben, dich weise zu machen, stammt von dem griechischen Wort sophiso, dem Wort Sophia. Sie können euch sophiso. Sie haben die Kraft, euch mit der Weisheit Gottes weise zu machen. Und weise für was? Für die Erlösung. Ich will euch nochmal sagen, das Wort Erlösung stammt von dem Wort Soteria. Im Hebräischen Yeshua. Ist euch das geläufig? Das ist der Name von Jesus. Wenn Jesus in die Nähe von Griechen kommt, sagen sie Soteria. Sein Name ist Soteria. Im Hebräischen Yeshua. Halleluja! Das Wort Erlösung stammt von dem Hauptwort des Wortes Sozo. Aber viele Menschen denken, Erlösung und Sozo würden nur bedeuten, dass sie vor dem Feuersee gerettet sind. Das ist die wichtigste Definition des Wortes Erlösung. Wir wollen die Gewissheit haben, dass unser ewiges Schicksal sicher ist. Natürlich. Aber das Wort Erlösung umfasst noch so vieles mehr. Der Name des Herrn selbst repräsentiert die Person. Er nannte sich selbst Erlösung, weil das allumfassend ist. Und die Erlösung ging umher und heilte alle Kranken. Deshalb nochmals, das Wort Sozo bedeutet retten, sicher und gesund bewahren, vor Gefahr oder Zerstörung retten. Richtig? Natürlich ist der Feuersee Zerstörung. Sozo hat uns davon befreit, aber sie ist mehr als das. Sie rettet uns auch vor jeder anderen Gefahr und Zerstörung. Sie bewahrt auch einen Leidenden davor, umzukommen. Jene, die an einer Krankheit leiden, werden geheilt und erlangen ihre Gesundheit zurück. Das ist Erlösung. Erlösung bedeutet heilen, gesund machen, wiederherstellen. Und ich sage euch nochmals, wenn Jesus Menschen heilte, könnt ihr in der Bibel lesen, dass er sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Das griechische Wort für heilen ist hier sozo, für heilen. Gerettet bedeutet also mehr als nur vor der Hölle gerettet zu sein. Wisst ihr, dass ihr jeden Tag gerettet seid? Erlösung. Gottes Wort kann euch in diesen Bereichen weise machen. Ihr lest darin, wie ihr es annehmt und danach lebt. Ihr seid nicht nur vor der Hölle gerettet. Viele Menschen sagen, ich bin bereits vor der Hölle gerettet. Ich habe bereits Erlösung erlangt. Aber noch nicht in ihrer ganzen Fülle. Ja, ihr seid auf ewig vor der Hölle gerettet, preist den Herrn, durch Christus und Christus allein. Aber es gibt so viele Bereiche, die noch gerettet werden müssen. Wie lange wollt ihr noch damit warten, euren Besitz in Besitz zu nehmen und in der Fülle eures Erbes zu leben? Amen. Da ist noch so viel mehr, das Gott retten will. Amen. Amen. Erlösung. Erlösung ist ein Hauptwort. Sozo kommt übrigens von Erlösung. Das Wort Sozo ist dasselbe Wort wie Erlösung. Erlösung ist ein Hauptwort. Sozo ist ein Verb. Okay. Soteria. Sozo. Dieselbe Bedeutung. Gottes Wort kann euch also im Hinblick auf die Erlösung weise machen durch den Glauben an Jesus Christus. Weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Deshalb habe ich Gottes Wort mit euch geteilt. Es liegt Korrektur darin, stimmt's? Es liegt Überführung darin, aber keine Verdammnis. Da ist keine Verdammnis. Wenn ihr überführt werdet, werdet ihr tatsächlich gewaschen. Aber es wird euch immer wieder neuer Staub anhaften. Der Teufel frisst Staub. Und wieder kommt neuer Staub. Halleluja. Amen. Übrigens besteht eine der einfachsten Möglichkeiten, Stolz aufzudecken in der Korrektur. Wenn ihr jemanden korrigiert, aber ihr verdammt ihn nicht. Verdammnis ist etwas anderes. Ihr verdammt eure Kinder nicht, stimmt's? Ihr korrigiert sie. Korrektur. Ihr weist auf das Problem hin. Sie wissen, dass ihr sie liebt. Zuerst müsst ihr sicherstellen, dass sie wissen, dass ihr sie liebt, und dann könnt ihr die Korrektur anbringen. Ihr korrigiert die Tat, nicht die Person. Die Tat ist schlecht, aber die Person ist gut. Gerecht in Christus. Aber ihr weist die Person auf die falsche Tat hin. Genauso könnt ihr euer eigenes Verhalten korrigieren, wenn ihr wisst, dass ihr gerecht seid. Ihr könnt sagen, Joseph Prince, warum tust du das? Das ist dumm. Das bist nicht du. Amen. Ihr könnt es verurteilen. Aber ihr verurteilt die Tat anhand eurer Position, niemals andersherum. Ihr sagt nicht, du hast etwas Dummes getan, deshalb bist du dumm. Du hast eine Sünde begangen, deshalb bist du sündig. Dasselbe gilt für eure Kinder. Ihr korrigiert sie. Gottes Wort ist nützlich zur, übrigens, von Gott eingegeben. Ich liebe das. Habt ihr noch Zeit? Danach lassen wir euch gehen. Amen. Und falls ihr es nicht wisst, dann lasst ihr mich auch gehen. In der Bibel heißt es, alle Schrift, nicht nur hier und da. Es gibt Menschen, die glauben, manche Teile der Schrift seien inspiriert und andere nicht. Nein, nein. Die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Besser kann man es nicht ausdrücken. Aber im Griechischen steht hier das Wort Theopneustos. Theos ist Gott oder Theo, wie in Theologie. Pneustos ist der Atem Gottes. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Kann ich euch etwas fragen? Ihr seid nur ein Körper. Nehmen wir einmal an, Gott hat euch wie ein Mannequin erschaffen. Dieses Jackett hier ist übrigens von Benjamin Barker. Im Schaufenster hat es kein Leben. An diesem Punkt wart ihr alle, als Gott Adam erschaffen hat. Das ist ungefähr genauso. Seht ihr, euer Körper ist nicht euer Ich. Was hat Gott dann getan? Im Hebräischen heißt es hier Vaipach. Das ist das hebräische Wort für Ausatmen. Vaipach. Er blies dem Menschen seinen Atem ein. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Amen. Pastor Mark ist ein Mensch, der zu einer lebendigen Seele wurde. Genauso Pastor Lawrence. Amen. Ich gebe Gott die Ehre. Ich muss demütig sein. Das Leben des Menschen liegt in diesem Atem. Gott hat dem Menschen Leben eingehaucht. Und deshalb, hört jetzt gut zu, deshalb kann der Mensch nicht einfach verschwinden, nachdem er körperlich gestorben ist. Es muss einen Ort geben, der ihn beherbergt. Aber weil er nicht neu erschaffen wurde, kann er nicht an einen Ort der Vollkommenheit gehen. Denn er hat gesündigt, da ist Sünde in seinem Leben. Aber er braucht trotzdem einen Aufenthaltsort, weil er für immer lebt. Die Hölle ist einer der Orte, wo er für immer lebt. Oder leidet. Aber ihr habt Jesus, der uns so sehr liebt. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er für uns starb. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ihr Zeit in Gottes Wort verbringt, denkt ihr vielleicht, dass ihr nur seine Anweisungen empfangt. Nein, es ist mehr als das. Ihr empfangt den Atem, der euch im Natürlichen das Leben gegeben hat, euer irdisches Leben, richtig? Ihr bekommt dieses Leben, und was bedeutet das? Je mehr Leben ihr habt, umso mehr müsst ihr daran denken, dass ihr irgendwie immer zulasst, dass der Tod hereinkommt. Aber wenn ihr Zeit in Gottes Wort verbringt, werdet ihr nicht nur im Wasser gewaschen, sondern empfangt auch den Atem des Lebens. Der Atem von Gott selbst kommt in euch hinein. Deshalb ist Gottes Wort Leben für euch und Heilung für euer ganzes Fleisch. Amen. Erlaubt ihm, euch zu überführen, zurechtzuweisen und in der Gerechtigkeit zu erziehen. Im Neuen Testament geht es bei Gerechtigkeit nicht um richtiges Handeln, sondern um die richtige Stellung. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Das Wort vollkommen hier bedeutet geeignet, vollständig, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Stellt euch einmal vor, wie zu der Zeit von Paulus ein Schiff zu einer Reise in ein fernes Land aufbrach. Das griechische Wort, das hier verwendet wurde, beschreibt, wie das Schiff mit allem Notwendigen ausgestattet wurde. Was immer euch gerade fehlt, wenn ihr in Gottes Wort lest, habt ihr Anteil daran. Das bedeutet, angesichts jedes Leidens, jeder Krankheit, wird euch Leben und Gesundheit zuteil. Hilft euch das? Werdet ihr gesegnet? Gebt Gott die Ehre. Preist den Herrn. Senkt jetzt alle den Kopf und schließt die Augen. Und Freund, wenn du heute hier bist und nicht alles verstanden hast, was ich gesagt habe, ist das in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass Gott dich liebt und seinen Sohn gesandt hat, damit er für deine Sünden am Kreuz starb. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet werden. Wenn das auf dich zutrifft, sprich dieses Gebet mit mir. Setz dein Vertrauen auf Christus, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Er hat deine Sünden getragen und Gott weckte ihn von den Toten auf. Was bedeutet das? Du bist jetzt ohne Sünde, denn Jesus tat das für dich. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, mein Freund, bete jetzt von ganzem Herzen das folgende Gebet mit mir. Sag, himmlischer Vater, danke. Du hast mich schon geliebt, lange bevor ich dich kannte. Und du liebst mich auf jedem Schritt meines Weges. Danke, dass du deinen Sohn hingegeben hast, dass du ihn aufgrund deiner Liebe zu mir nicht verschont hast. Christus starb für meine Sünden. Er hat alle meine Sünden getragen, das glaube ich. Doch am dritten Tag, als du mich für gerechtfertigt und unschuldig erklärt hast, hast du deinen Sohn von den Toten auferweckt. Jesus Christus ist mein Herr und Retter, jetzt und in Ewigkeit. Danke, Vater, dass ich gerettet bin. Danke, dass ich in Christus so große Gunst genieße. Von jetzt an erwarte ich, dass mich Gottes Gunst begleiten wird, wo immer ich auch hingehe. Überall, wo ich hingehe, werden mir Güte und Gnade folgen und mir an allen Tagen meines Lebens nachjagen. Im Namen Jesu. Amen, Amen, Amen. Bitte steht auf, preist den Herrn. Hebt überall, wo ihr seid, eure Hände. Lasst uns Gott glauben. Seht diese Woche nicht als selbstverständlich an. Wenn ihr auf Reisen geht, seht auch eure Reise nicht als selbstverständlich an. Auch nicht die Länder, in denen ihr schon gewesen seid. Was bisher noch nie passiert ist, kann in der Zukunft passieren. Aber Gott wird bei euch sein, deshalb verkünden wir euch das. Nicht um euch zu beruhigen, sondern damit euer Weg von erhörten Gebeten gesäumt ist. Der Herr segne euch und eure Familien die kommende Woche über. Wo immer ihr seid oder hingeht, der Herr segne euch und eure Familien. Der Segen Abrahams komme auf euch, der Segen aus 5. Mose 28, jeder geistliche Segen in Christus. Der Herr bewahre euch und eure Lieben diese Woche überall vor Unheil und Gefahr, vor jeder Infektion, jedem Leiden und jeder Krankheit, vor jeder Gefahr, jedem Unglück und vor aller Macht des Bösen. Der Herr bewahre euch. Glaubt daran. Seht, wie er euch auf eurem Weg begleitet. Seht das Licht, das die ganze Woche über vor euch leuchtet. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Erwartet die Gunst Gottes. Vergesst diese Botschaft nicht. Erwartet jeden Tag die Gunst Gottes. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und eure Familien und gewähre euch und euren Lieben seinen Shalom, Frieden und Gesundheit. In Jesu Namen. Gott segne euch. Wir sehen uns.